1 live. Party Service. Yes, Freunde! Hier ist Münster, hier ist die Halle Münsterland! Wir kommen zu euch traditionell mit der letzten Party des Jahres im Sektor live aus Münster! Und wir haben heute jede Menge Gäste. Heute Nacht noch an den Turntables. Westbam! Einer der Newcomer des Jahres, Ron van den Beukel! Und die nächste Stunde, ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das Opening machen dürfen, gehört meinem Partner Jasper Jones und mir. Mein Name ist Pete Blank und wir wünschen euch viel Spaß! Hier ist Münster! Come to life. reality surround you. Let your thoughts float far beyond your mind. But the present returns to take offward. Pure thrust. We'll be right back. Hier ist der 1Live Party Service live aus der Halle Münsterland in Münster. this body, a red and golden ocean spread. The licking flames are shining, lava right ahead. Ignoring pending dangers, but Stunner. So tell me, who's the starter? Who's the starter? Who's the starter? Münsterlandhalle in Münster! Und ihr hört die große Abschlussveranstaltung vom 1Live Party Service! Und Jasper und ich, wir haben uns lange überlegt, ihr wisst, das ist heute unser letzter Gig 2003, welche Platte wir als allerletzte Platte spielen. Und das Jahr mit euch war so wundervoll, dass es diesen Track für euch gibt. Wir sagen Danke und sehen uns im nächsten Jahr. We'll be right back. uns einfach weiter. Wunderbar, wundervoll, super schön und super toll. Wunderbar, wundervoll, und ich tanz einfach weiter. fühl mich einsam, fühl mich leer. Dann geht die Sonne wieder auf und ich tanz einfach weiter. Yes, Freunde! Vielen Dank! Vielen Dank an meinen Partner Jasper Jones!